Freunde in den Straßen schreien, ich hör sie fluchen über ihre Welt. Ich schrei mit euch, es ist zu viel, dies miese Leben macht uns ganz kaputt. Ich erzähl euch über mein Leben, ich erzähl euch über meine Furcht, Furcht aller Menschen im Dreck zu leben, doch Worte reichen allein nicht aus. So lasst uns das tun in dieser Lage, was uns allein noch übrig bleibt. Lasst uns diese Welt zerstören, weil sie uns fertig machen will. Heißt kämpfen, Brüder! Lässt sich nun leben, mit diesem Ziele gibt es eine Chance. Es gibt ein Ende durch uns selber, doch Worte reichen allein nicht aus. So lasst uns zusammenstehen, weil einer allein nicht schaffen kann. Heißt kämpfen, Brüder! betest, du suftest, kriechst zu Kreuze ihnen und kommst zu nichts. Ja, ausgebeutet, ausgeplündert, passt du dich ihnen an. Ja, hoffnungslos in deiner Leere vegetierst du dahin und kommst zu nichts. Die anderen haben die Macht, die Herren und ihre Spießgesellen. Sie verdienen und du bist ein Nichts. Deine Leere ist ein Dreck, die Gesetze, die Industrie saugen dich aus und du nimmst es hin. Die Herren sind die Gesetze und die Gesetze schreiben es vor. Du bist mager, du hast Hunger, das schreiben die Gesetze vor. Und die Gesetze sind die Herren, sie werden immer dicker, sie werden immer reicher und du kommst zu nichts. Und das schreiben sie vor. Und das nimm nicht mehr hin. Und das nimm nicht mehr hin. Zeit ohne Dreck hier bei uns. Das ist ein Reich in dieser Welt nur für uns. Du bist selber Meister, bestimmst deinen Lohn. Du hast Freizeit, Erholung und du gehst spazieren und lachst dabei. Du hast Ziele, Pläne, denkst an gestern und hast keine Furcht. Du träumst und kannst lachen. Ja, die neue Welt ist voll davon. Du träumst und kannst lachen. Die neue Welt ist ein goldenes Reich. Aber jetzt nichts davon, ein großer Mist. Du arbeitest, schuftest, kriegst in den Arsch ihnen und kommst zu nichts. Du besäufst dich, du machst Krach, du und auch ich schreist und kannst nichts machen, denn du bist allein. Das kann anders sein, wenn wir jetzt zusammenstehen und das nicht mehr auf uns nehmen. Ja, das hat ein End durch uns allein. Das Goldene Reich kommt aus unseren Reihen. das kann anders sein. Stellt euch das mal vor, denn du hast die Chance. Nimm sie und sei froh. Alles das, wenn wir jetzt zusammenstehen. Du arbeitest, schuftest, doch du bist dein eigener Herr und kommst zum Glück. Du hast freie Zeit und dein eigenes Reich. Angst, Furcht, Sorg und Schmerz gibt es dann nicht mehr. Alles das, wenn wir jetzt zusammenstehen. Du arbeitest, schuftest, doch du bist dein eigener Herr und kommst zum Glück. Ja, alles das.